Kundgabe 6047. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.09.1954. Gottes Wort unveränderlich. Mein Wort bleibt ewig das Gleiche, denn mein Wort lehrt euch immer und ewig nur die Liebe. Mein Wort ist die Ausstrahlung meiner Liebe. Es ist der Ausdruck meines Willens. Es ist die euch offensichtliche Verbindung zwischen mir und euch. Mein Wort ist der Beweis meiner selbst. Und ich kann mich ewig nicht verändern, weshalb auch mein Wort ewig unveränderlich ist. Und überall, wo der Mensch Verbindung sucht mit mir, wird ihm das gleiche Wort ertönen. Das Zeugnis gibt von mir, von meiner Liebe, Weisheit und Macht, von einer höchst vollkommenen Wesenheit, die euch anspricht, auf dass sie von euch erkannt werde. Wer mein Wort hört, der weiß, dass ich ihm gegenwärtig bin. Er weiß, dass der Vater ihn anspricht und dass er durch sein Wort Liebe gibt und Liebe fordert. Denn die ewige Liebe kann immer nur wollen, dass ich zur Liebe gestalte, was mit ihr in Verbindung treten soll. Mein Wort kann immer nur zum Liebewirken anregen, weil es mir als der Liebe selbst entströmt. Mein Wort ist also das Zeichen meiner Liebe und gleichzeitig das Zeichen des Verlangens nach eurer Liebe. Es soll euch zu mir zurückführen. Es soll euch zur Liebe gestalten, auf dass ihr eins werdet mit mir. Und darum kann es sich ewig nicht verändern. Doch von den Menschen kann es umgestaltet werden, weil sie freien Willen haben. Es kann wohl klar, rein und ewig wahr von mir ausgegangen sein, doch durch gegnerischen Einfluss und menschliches Wirken umgeändert werden. Dann kann aber auch nicht mehr von meinem Wort gesprochen werden, weil dieses ewig unveränderlich ist und bleiben wird. Denn ich selbst wandle mich nie. Ich selbst bin das Wort und kann darum unmöglich mir selbst widersprechen. Euch Menschen aber obliegt es zu prüfen, ob ihr von mir selbst angesprochen werdet oder ob sich ein Sprecher nur meiner Worte bedient, die er nun seinem Wesen gemäß nachspricht oder auslegt. Ihr Menschen müsstet selbst prüfen, wer euch anspricht. Und ihr werdet immer nur den Maßstab anzulegen brauchen, wie weit das Wort Liebe ausstrahlt und zur Liebe anregt. Ihr selbst könnet prüfen, denn so ihr guten Willens seid, so euer Wille und euer Denken mir zugewandt ist, berührt euch mein Wort als Liebe und erweckt euch zum Leben, zur Tätigkeit in uneigennütziger Liebe. Ihr spüret die Kraft meines Wortes, weil ihr von mir selbst angestrahlt werdet. Und euer Wesen wird sich wandeln zur Liebe, um ewig mit mir verbunden zu sein, weil euch nun auch ständig mein Wort ertönt zum Zeichen, dass ich euch gegenwärtig bin. Amen.